1. Jesus versammelte die Zwölf Jünger und verlieh ihnen die Fähigkeit und Autorität, alle Dämonen auszutreiben und seine Krankheiten zu heilen. 2. Anschließend sandte Seus, die Botschaft vom Reich Gott zu verkünden und Heilungen zu vollbringen. 3. Weise Seien, für ihr Reis nichts mitzunehmen, weder einen Wanderstab noch ein Tasch, kein Brot, kein Geld und auch kein zweite Kleidung. 4. Wenn Sie ein Haus betreten, sollten Sie dort bleiben, bis Sie die Stadt wieder verließen. 5. Wenn Sie jedoch in einer Stadt nicht willkommen wären, sollten Sie dies verlassen und den Staub von ihren Füßen schütteln, als Zeichen des Gerichts über die Stadt. 6. Daraufhin brachen Sie auf und reisten von Dorf zu Dorf, verkündeten die Glutnachricht und vollbrachten überall Heilungen. 7. Herods, der Tetrarch, Erfer von all diesen Ereignissen und Wahrseverwert, die einige behaupteten, Johannes Sei von den Toten auferweckt worden. 8. Andermeinten, Elia Sei erschienen, warend wieder anderglaubten, einer der alten Propheten Sei auferstanden. 9. Herods jedoch sagt, Johannes habe ich in Thorpten lassen, wer ist aber dieser Mann, von dem ich solche Dinge hor? Die Schaub versuchte, Jesus persönlich zu treffen. 10. Als die Apostel zu Rückkehrten und Jesus berichteten, was sie getan hatten, sogar sich mit ihnen in ein Stadt namens Bethsaida zu Rück. 11. Die Menschenmengen bemerkten dies jedoch und folgten ihm, empfing sie freundlich und sprach zu ihnen über das Reich Gottes, und heilte diejenigen, die der Heilung bedürften. 12. Als der Tag sich dem entzunahte, traten die Zwölfjünger und Jesus heran und sagten, schick die Menschenmengen weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und gehofft gehen können, dort Unterkunft und Nahrung zu finden, denn wir befinden uns hier in einem abgelegenen Ort. 13. Erwidert ihnen, gebt ihnen zu essen. Sie entgegneten jedoch, wir haben nicht mehr als 5 Brot und 2 Fische, sie denn, wir gehen und kaufen für all dies Menschen Nahrung. 14. Es waren aber etwa 5000 Männer anwesend. Jesus sagt zu seinen Jüngern, lasst sie sich in Gruppen von etwa 50 Personen setzen. 15. Sie befolgten seine Anweisung und ließen Allplatz nehmen. 16. Dann nahm die 5 Brot und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Siegen darüber, brach sie und gab sie den Jüngern, damit dies sie den Menschenmengen ausstylten. 17. Al Assen und Werden satt, und die Rest, die übrig blieben, Fulton Zwölf Korb. 18. Als einmal allein betet, kamen die Jünger zu ihm, und fragte sie, für wen halten mich die Menschenmengen? 19. Sie antworteten, einige halten dich für Johannes den Taufer, ander für Elia, und wieder ander für einen der alten Propheten, der auferstanden sei. 20. Fragte sie jedoch, aber, für wen haltet mich? Petrus antwortet, du bist der Christus Gottes. 21. Daraufhin ermahnte sie eindringlich und befahl ihnen, niemandem davon zu erzählen. 22. Fügte hinzu, der Menschensohn muss viel leiden und von den Ältesten, Hohepriesten und Schriftgelehrten verworfen werden, Wort getötet und am dritten Tag auferweckt werden. 23. Dann sagte zu allen, wenn jemand mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen, taglich sein Kreuz auf sich nehmen und mir folgen. 24. Denn wer sein Leben bewahren will, wird es verlieren, wer aber sein Leben im Meintwillen verliert, wird es retten. 25. Was nutzt es einem Menschen, wenn die ganze Welt gewinnt, debe aber sich selbst schade oder zu Grund get. 26. Denn wer sich meiner und meiner wird schamt, dessen wird sich der Menschensohn schamen, wenn in seiner Herrlichkeit, des Vaters und der Heiligen Engel, kommt. 27. Ich sage euch aber wahrlich, einige von denen, die hier stehen, werden den Tod nicht erleben, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. 28. Etwa aktage nach diesen Worten nahm Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg zu beten. 29. Warende betet, verandete sich sein Aussehen. Und sein Kleidung wird strahlend weiß. 30. Und sie, zwei Männer unterhielten sich mit ihm, es waren Mose und Elia. 31. Sie erschienen in göttlicher Herrlichkeit und sprachen über seinen Abschied, den in Jerusalem wollenden sollte. 32. Petrus und sein Begleiter waren eingeschlafen. Als sie jedoch erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die bei den Männer, die bei ihm standen. 33. Als die sich von ihm trennen wollten, sagt Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind, wir wollen drei Hütten bauen, ein für dich, ein für Mose und ein für Elia. Was jedoch nicht, was sagt. 34. Warende noch sprach, kam ein Wolk und überschattet sie, und die Jünger fürchteten sich, als sie in die Wolk hineingingen. 35. Und ein Stimme kam aus der Wolk, die sprach, dies ist mein auserwählter Sohn, hört auf ihn. 36. Als die Stimme verstummt, war Jesus allein. Sie schwiegen und erzählten in jenen Tagen niemandem etwas von dem, was sie gesehen hatten. 37. Am folgenden Tag, als sie vom Berg herabkamen, begegnet ihm ein groß Menschenmensch. 38. Und sieh, ein Mann aus der Mensch rief, Meister, ich bitte dich mein Sohns anzunehmen, denn ist mein Einziger. 39. Und sieh, ein Geist ergreift ihn, und schreit plötzlich auf, der Geist zerrt ihn, so dass schaumt, und lasst ihn kaum in Ruhe in zu quälen. 40. Ich habe den Jünger gebeten, in auszutreiben, aber sie konnten es nicht. 41. Jesus antwortet, O ungläubige und verdorbene Generation, why lange muss ich noch bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn her. 42. Als der Jung noch auf dem Weg war, rissen zert in der Dämon. Jesus aber befahl dem unreinen Geist streng, halte den Jungen und übergab in seinem Vater. 43. All wären erstaunt über die gewaltige Macht Gottes. 44. Last Uke dies wird zu hasen gehen, der Menschensen wird in die Hand von Menschen ausgeliefert werden. 45. Sie verstanden dies ossage jedoch nicht, die erschien vor ihnen verborgen war, und sie schuten sich in Danach zu fragen. 46. Es kam jedoch der Gedankenter ihnen auf, wer von ihnen der Groß des Jai. 47. Die Jesus die Gedanken in ihren Hasen kannte, nahm ein Kind und stellte es neben sich. 48. Und sagt zu ihnen, wer dieses Kind in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn der kleinste unter euch allen, der ist groß. 49. Johannes ergriff das Wort und sagt, Meister, wir haben jemanden gesehen, der in deinem Namen Dämonen austrieb, und wir haben es ihm verboten, weil uns nicht nach wollt. 50. Jesus aber sagt zu ihm, verbietet es nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. 51. Als die Zeit now rückte, das in den Himmel aufgenommen werden sollte, faste den festen Entschluss, nach Jerusalem zu gehen. 52. A Sandboten vor sich her. Dies gingen und kamen in ein samaritisches Dorf, für in Vorbereitungen zu treffen. 53. Sie nahmen in jedoch nicht auf, weil auf dem Weg nach Jerusalem war. 54. Als die Jünger Jakobus und Johannes dies sahen, sagten sie, Herr, willst du, das wir befehlen, das für vom Himmel fällt und sie verset. 55. Aber wante sich am, tadelte sie und sagt, wisst nicht, welchen Geist side. 56. Und sie zogen weiter in ein anderes Dorf. 57. Als sie auf dem Weg waren, sagt jemand zu ihm eich will dir folgen, wohin du auch gehst. 58. Jesus erwidert ihm, Fuchse haben Holen und die Vogel des Himmels Nester, aber der Menschensen hat keinen Ort, wo sein Haupt hinlegen kann. 59. Zu einem anderen sagt folge mir. Dieser erwidert jedoch, Herr, erlob mir zuerst, hinzugehen und meinen Vater zu begraben. 60. Aber sagt zu ihm, lass die Toten ihr Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. 61. Ein anderer sagt, ich will dir nachfolgen, Herr, aber erlob mir zuerst, mir von meiner Familie zu verabschieden. 62. Jesus aber sagt zu ihm, niemand, der die Hand und den Flug gelegt hat und zurückblickt, ist. Gain it für das Rai Gotts.